Hört ihr noch Toe? Okay. Mein Name ist Bernhard de Reese und ich kenne diese drei Malbüdels von den 50 Pens und die Schole. Domols in Fesak, diese Metropole der nördlichen Hemisphäre, kennt ihr schon wohl. Sie sind Domols, 2003 wäre das, unverwohrens Obdücker in meinem Plattdütschkurs. Also keine Ahnung nicht, da die denn an N bös von Kurs aufkommen den. Hab denn so ein Video mogt. Hip-Hop ob platt, mut ihn sich mo förstellen. Und was denn mit den Tokum Joan, du bi rutsuert is, wie die Joselms.